Seit 54 Jahren verbringe ich meine Nächte schlaflos. Angefangen hat es, als ich 22 Jahre alt war. Jetzt bin ich 76. Und immer waren die Schatten um mich, die Schatten oder die Besucher, wie ich sie manchmal nenne, mit ihren stummen, weißen Gesichtern. Ein paar Stunden nach Einbruch der Dunkelheit kommen sie, sind ganz dicht bei mir. Nach all den Jahren habe ich mich an ihre Gegenwart gewöhnt, aber ich weiß, ich darf ihnen nicht vertrauen. Eines Tages werden sie nicht mehr schweigen. Die Rückkehr des Tanzlehrers von Henning Mankell, aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt. Bearbeitung Valerie Stiegele. Regie Thomas Leutzbach. Erster Teil: Blutiger Tango. Am 25. Oktober 1999 erfuhr ich, dass es sich bei dem Knoten, den ich seit ein paar Wochen in meiner Zunge fühlte, um Zungenkrebs handelte. Als Polizeibeamter gerät man jedes Jahr mindestens einmal in Situationen, in denen einen die Angst packt. Aber solche Angst wie an diesem Tag noch nie. Als ich das Zimmer der Ärztin verließ, war ich durchgeschwitzt. In 3 Wochen fängt die Bestrahlung an, dann kommt die Operation. Sie sind ab sofort krankgeschrieben. Werde ich sterben? Mit 37. Ein ganzes erwachsenes Leben hindurch war ich müde. Im Rückblick sehe ich eine sich endlos hinziehende Reihe von Tagen, durch die ich mich nur mühsam geschleppt habe. Auch in den Zeiten, in denen ich nicht alleine gelebt habe, haben die Schatten ihre Rache gefordert. Die Frauen sind meiner ständigen Ängste bald überdrüssig geworden. Sie haben es nicht mehr ertragen, dass ich Nacht für Nacht wach gelegen und nie darauf geantwortet habe, warum ich nicht schlafe wie normale Menschen. Schließlich haben sie mich verlassen. Und ich war wieder allein. Jetzt 3:45. Bis zur Dämmerung sind es noch ein paar Stunden. Dann kann ich mich endlich hinlegen und schlafen. Und habe wieder eine Nacht bezwungen. Ich hatte das Gefühl, um mein Leben betrogen worden zu sein. Etwas hatte sich unsichtbar und unbemerkt in meinen Körper geschlichen und war nun dabei, mich zu vernichten. Man stirbt nicht mehr unbedingt daran. Jedenfalls nicht sofort. Ich ging in die Cafeteria des Krankenhauses und holte mir an der Theke einen Kaffee. Wie lächerlich, den Leuten erklären zu müssen, dass ich ausgerechnet an der Zunge Krebs habe. Beim Verlassen des Cafés fiel mein Blick auf eine überregionale Zeitung. Ungewöhnlich brutale Morde in den norrländischen Wäldern. Darunter ein Name und ein Foto. Herbert Mulin, 76 Jahre, Polizeibeamter AD. Noch eine Tasse Kaffee. Soll ich an meinem Puzzle weitermachen? Da liegt noch viel Arbeit vor mir. Noch mindestens 3 Nächte, bis es fertig ist. Chaka. Chaka ist meine einzige Sicherheit. Ein guter, wachsamer Hund. Wahrscheinlich ist er ein Tier, ein Hase. Das kann nur bedeuten, dass ein Elch in der Nähe ist. Oder ein Bär. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe Angst. Herbert Mulin. Damals, als ich als junger Polizeianwärter ins Polizeipräsidium von Buros gekommen war, war er dort der älteste und erfahrenste Kriminalbeamte. Hat sich Zeit genommen. Hat mit mir geredet. Als ich noch nichts darüber wusste, wie es ist, wenn man von einem Besoffenen vollgekotzt wird. Wenn einem eine tobende Frau ins Gesicht spuckt. Wenn ein ausgerasteter Psychopath einen umbringen will. Wir hatten zusammen in der Mordkommission gearbeitet, bis Mulin in Pension ging. Ein Einzelgänger. Niemand, den ich kenne, hat ihn je zu Hause besucht. Nach seiner Pensionierung hatte ich zufällig erfahren, dass er weggezogen war, aber keiner wusste wohin. Chaka! Chaka! Jemand hat sie getötet. Zurück ins Haus. Oh! Also nach Herjedalen hinauf ist er gezogen. Auf dem Heimweg kaufte ich 2 Flaschen italienischen Wein, legte mich damit ins Bett, trank und schlief. Als ich nach 11 Stunden aufwachte, war es fast Mitternacht. Ich soll sterben. Ich bin schon so gut wie tot. Plötzlich musste ich wieder an Herbert Mulin denken. Ich werde getötet. Ich weiß warum, aber ich weiß nicht von wem. Die Ärztin hatte mir empfohlen, in den 3 Wochen bis zum Beginn der Behandlung zu verreisen. Ich hatte mich schon fast für Mallorca entschieden, als mir klar wurde, dass ich dort nur herumlaufen würde, ohne jemanden zu kennen und darüber nachgrübeln würde, was mit mir passiert war und passieren würde. Besser, ich beschäftige mich mit etwas, was nichts mit mir zu tun hat. Auf Mallorca hocke ich doch nur in dunklen Kneipen herum und lass mich volllaufen. Meine Fahrt hinauf in den Norden nach Herjedalen dauerte 15 Stunden. Meist fiel ein dünner Nieselregen. Die Temperatur musste um 0 Grad liegen. Der Herbst hatte früh begonnen in diesem Jahr. So sieht Schweden aus. Bäume, Wind, Regen, Kälte, Schotter, Moos. Nachdem ich ein Zimmer in dem einzigen Hotel von Sveg bezogen hatte, fragte ich mich zu dem Haus durch, in dem Herbert Mulin ermordet worden war. Aus irgendeinem Grund wollte ich den Ort sehen, ohne dass jemand davon wusste. Kann mich ja danach bei dem Kollegen melden, der die Ermittlung leitet. Ein holpriger Weg ging von der Hauptstraße ab. An einer Abzweigung ließ ich das Auto stehen und folgte einem fast unpassierbaren Pfad. Das Haus lag mitten im Wald. Hierher ist er also gezogen. Ziemlich einsam. Das muss es sein. Das hat er gesucht. Die Haustür war verschlossen. Ich ging ums Haus herum, alle Fenster waren zerstört. Die Absperrbänder der Polizei waren noch da, aber sonst schien alles verlassen. Ich öffnete eines der kaputten Fenster von der Innenseite her und stieg hinein. Ein Wohnzimmer ohne jeden persönlichen Anstrich. Keine Bilder, keine Vasen, keine Fotos. Umgestürzte Möbel, an den Wänden und auf dem Fußboden Blutflecken. Grauenhaft. Verstreute Teile eines Puzzles lagen herum. Ein CD-Spieler stand offen, daneben eine geöffnete Hülle. Argentinischer Tango. Hier sollte niemand sein. Und trotzdem ist jemand hier. Ein älterer Mann in Gummistiefeln und mit einem Gewehr in der Hand stand in der Tür. Ich kannte den Toten. Das mag sein. Die Frage ist nur, wer Sie sind. Herbert Mulin und ich haben einige Jahre in Buros zusammengearbeitet. Er war Polizist, ich bin es noch immer. Und wer sind Sie? Hier oben sind die Abstände groß. Auch wenn ich fast 6 Kilometer von hier entfernt wohne, kann man wohl sagen, dass ich einer von Herberts nächsten Nachbarn bin. Mein Name ist Stefan Lindmann. Abraham Andersson. Sind Sie Landwirt? Nein, keine Landwirtschaft. Ich habe 20 Jahre in einem Sinfonieorchester in Helsingborg Geige gespielt. Dann eines Tages hatte ich plötzlich genug und bin hierher gezogen. Manchmal spiele ich noch unten am See. Oder ich stelle mich zwischen die Bäume, wo sie ganz dicht wachsen. Da hat die Geige einen besonderen Klang. So sind Herbert und ich uns begegnet. Er hat einen Wutanfall bekommen, weil ich auf seinem Grund und Boden war. Aber dann sind wir Freunde geworden, oder wie man es nun nennen soll. Was meinen Sie damit? Dass niemand wirklich Herberts Freund werden konnte. Warum nicht? Er hat dieses Haus gekauft, um seinen Frieden zu haben. Nach 1-2 Jahren erwähnte er mal, dass ein Reserveschlüssel im Schuppen hinge. Aber ich setze heute zum ersten Mal einen Fuß in dieses Haus. Wann haben Sie Mulin zuletzt getroffen? Bevor ich wegfuhr. Ich bin immer eine Woche im Monat unterwegs, dann fahre ich hinunter nach Helsingborg und treffe meine Frau. Aber nie an den gleichen Tagen. Gerade dann, wenn ich weg bin, passiert's. Sie meinen, der Mörder hat ganz bewusst die Gelegenheit Ihrer Abwesenheit genutzt? Er hat Sie und Herbert Mulin über längere Zeit beobachtet? Ich meine gar nichts. Ich sage nur, dass es eigenartig ist. Was ist Ihrer Meinung nach geschehen? Ich weiß es nicht. Herbert Mulin ist hierher gekommen und wollte seine Ruhe haben. Aber jemand hatte etwas dagegen. Und jetzt ist er tot. Ja, ich gehe dann wieder. Wenn Sie mich besuchen wollen, fahren Sie den Weg einfach weiter. 6 Kilometer ungefähr. Dünnkerle 2. Nach der langen Autofahrt hatte ich das Bedürfnis, mich zu bewegen. Ich machte einen Spaziergang hinunter zum See, der größer war, als ich geglaubt hatte. Das Wasser war braun und die Oberfläche nur schwach gekräuselt. Mulins Haus war von hier aus nicht mehr zu sehen. Ich ging den steinigen Strand entlang und kam nach etwa 10 Minuten zu einer Lichtung zwischen den Bäumen, kaum größer als 20 Quadratmeter, gegen Einblicke von außen gut geschützt. Ich setzte mich auf einen Baumstamm. Hätte nach Mallorca fahren sollen. Ich habe hier nichts zu suchen. Vielleicht hatte Herbert einen Grund, sich hier oben in den Wäldern und im Schweigen zu verstecken. Aber ich habe keinen. Zerstreut sah ich mich um. Der Boden hier war zertreten. Seitlich im Moos bemerkte ich einen schwachen Rand, ein Viereck. Und an den Ecken des Vierecks Löcher. Hier hat ein Zelt gestanden. Nicht lange her. Sonst hätte die Witterung die Spuren beseitigt. Ich ging weiter in den Wald hinein. Suchte den Boden Meter für Meter ab. Neben einem Kiefernstamm lagen menschliche Exkremente und Toilettenpapier. Und dann? Ein Puzzleteil. Die lagen in Herberts Wohnzimmer herum. Als Aaron Silberstein erwachte, wusste er nicht, wer er war. Aaron Silberstein oder Fernando Herrera, als der in Schweden eingereist war. Fernando Herrera, ein argentinischer Staatsbürger, der in Schweden Urlaub machte. Sonst nichts. Auf gar keinen Fall Aaron Silberstein, der im Frühjahr 1953 nach Buenos Aires gekommen und seitdem nicht mehr nach Europa zurückgekehrt war. In seinen Träumen wechselten sich beide Namen häufig ab. Das Licht sickerte durch das Zeltgewebe. Er dachte an den Traum, den er in der Nacht gehabt hatte. Darin war er wieder Aaron Silberstein und noch ein Kind. Sein Vater war Tanzlehrer und empfing seine Schüler zu Hause in ihrer Wohnung in Berlin. Sie hatten in dem einzigen Zimmer gesessen, in dem die Fensterscheiben noch nicht zerbrochen waren. Nur Aaron und sein Vater. Die anderen in der Familie waren verschwunden. Und sie beide hatten gewartet. Oft kam es ihm jetzt so vor, als habe dieses Warten sein Leben bestimmt. Das Warten und die Angst. Es ist gegangen, wie es gehen musste, sagte er sich. Über 50 Jahre hat er auf diesen Augenblick gewartet und fast die Hoffnung aufgegeben, die Erklärung und die Lösung für das zu finden, was sein Leben zerstört hatte. Heute würde er nach Malmö fahren, dort den Mietwagen zurückgeben, den er vor 40 Tagen gemietet hatte, und die letzten physischen Spuren einer Reise nach Schweden vernichten, auf der er einen Menschen ums Leben gebracht und einen letzten grausigen Gruß an die Vergangenheit geschickt hatte, indem er eine Reihe von Blutspuren, die Tango-Schritte darstellten, auf einem Holzfußboden zurückließ. Von jetzt an wären die Spuren nur noch in seinem Herzen. Ah. Schön, dass du hergekommen bist, Lindmann. Das 200 Kilometer von Sveg nach Östersund sind kein Pappenstiel. Aber wir hier oben sind bei unserer Arbeit solche Entfernung gewöhnt, nimm Platz. Danke. Giuseppe Larsson, Leiter der Ermittlung im Fall Mulin, war ein großer, sehr kräftiger Mann. Er empfing mich in seinem Büro in Östersund, in dem die gleichen Möbel standen, wie ich sie aus dem Polizeipräsidium in Borås kannte. Danke. Ich denke, wir sollten uns ein bisschen unterhalten über dieses und jenes. Wir sind heute Morgen von einem Mann angerufen worden, der uns mitteilen wollte, dass ein Polizist aus Borås Nachforschung in der Gegend hier anstellt. Entweder heißt der Mann, der euch angerufen hat, Abraham Andersson und wohnt in Dückeritt, oder es ist der Zeitungshändler aus Zwick. Ja, der Zeitungshändler. Er hat sich sogar aufgeschrieben, was für Fragen du ihm über Herbert Mulin gestellt hast. Warum interessiert dich das so? Ich habe einige Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Und ich glaube, dass er Angst hatte. Ich will wissen, was dahinter steckt und wer meinen Kollegen getötet hat. Ich erzählte Giuseppe von meiner Begegnung mit Abraham Andersson in Mulins Haus und von dem Spaziergang am See, der mich zu der Entdeckung des Zeltplatzes geführt hatte. Dann gab ich ihm das Puzzleteil, das ich dort gefunden hatte. Wir hatten 3 Suchhunde da. Aber ich nehme an, dass sie so weit entfernt gar nicht gesucht haben. Sie haben jedenfalls keine Spur gefunden. Dein Fundort muss jetzt natürlich genau untersucht werden. Sag mal, wie lange wolltest du hier in Östersund bleiben, über Nacht? Oder fährst du gleich wieder zurück nach Sveg? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich mache dir einen Vorschlag. Bleib über Nacht. Dann lasse ich dich unser bisher zusammengestelltes Material durchsehen. Morgen frühstücken wir zusammen und reden darüber. Mulin war buchstäblich zu Tode gepeitscht worden. Seine Leiche nackt am Waldrand liegen gelassen. An diesem Abend unternahm ich eine Wanderung durch Herbert Mulins Leben. Der Mann, mit dem zusammen ich gearbeitet hatte, erwies sich als ein völlig Fremder für mich, dessen Geschichte hier und da eigenartige Lücken aufwies. Am meisten hat mich seine Namensänderung im Jahr 1951 überrascht. Warum ändert ein Mensch seinen Namen von August Madsen Herzen in einen, der so häufig vorkommt wie Mulin? 1951 war Mulin 28 Jahre alt und Berufssoldat. 52 hat er das Militär verlassen und geheiratet. 55 wurde eine Tochter Veronika geboren. Später wurde die Ehe geschieden. Erst 5 Jahre später ist er beruflich wieder in Erscheinung getreten, als er Polizeibeamter wurde. Vor 51 muss also irgendwas passiert sein, das Herbert Mulin bewogen hat, hinter einem neuen Namen zu verschwinden. ist es wahrscheinlich, dass ihn Ereignisse, die fast 50 Jahre in der Vergangenheit liegen, jetzt eingeholt haben. Es geht immer ums Motiv. Jemand sah in ihm ein Motiv, einen Mord zu begehen. Jemand wollte Herbert Mullin ermorden. Er war ein bewusst ausgesuchtes Opfer. Das würde auch erklären, warum er sich an diesen abgeschiedenen Ort zurückgezogen hat. Das Haus war nicht nur ein Haus, es war ein Versteck. Übrigens habe ich gestern noch dem Makler gesprochen, der Mullin das Haus verkauft hat. Hat ihn selbst nie kennengelernt. Meine Frau hatte alle Vollmachten. Hat die Verhandlung geführt. Sie heißt Elsa Berggren und wohnt in Zweeg. In Zweeg? Hast du schon mit ihr gesprochen? Nein. Aber es ist besser, wenn ich das mache, Stefan. Natürlich. Du hast wichtige Beobachtungen gemacht. Und ich wollte dir die Möglichkeit geben, zu sehen, was wir bisher erreicht haben, aber weiter kann ich dich nicht einbeziehen. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Warum bist du wirklich nach Zweeg gekommen? Mit einem Mal verspürte ich das überwältigende Bedürfnis, diesem Mann, den ich erst so kurz kannte, der mir aber in seiner leisen, bedächtigen Art auf Anhieb sympathisch gewesen war, von meiner Krankheit zu erzählen. Als könnte ich es plötzlich nicht mehr aushalten, mein Elend allein zu tragen. Danach saßen wir eine Zeit lang schweigend da. Dann holte Giuseppe einen Notizblock hervor und zeigte mir eine Skizze von Fußspuren, die ein Muster bildeten. Die Blutspuren aus Mullins Haus. Wir haben sie nachgezeichnet und festgestellt, sind die Grundschritte des Tangos. Tango? Ja. Man hat Mullins Körper herumgeschleppt und seine von Peitschenhieben zerfetzten, blutenden Füße auf den Fußboden gesetzt. Als ob er eine Tanzstunde bekäme. Ich habe selten so entsetzliche Fotos gesehen wie die von Mullins Leiche. Und für wen sind diese blutigen Abdrücke eigentlich bestimmt? Es kann natürlich ein Gruß an die Polizei sein. Richtig. Das Ganze ist jedenfalls alles andere als irgendein banaler kleiner Scheißmord. Ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass wir es mit einer bis ins Detail geplanten Hinrichtung zu tun haben. Nie zuvor in seinem Leben hatte Aaron Silberstein einem anderen Menschen Schaden zugefügt. Er hasste Gewalt. Er hatte geglaubt, dass er im entscheidenden Augenblick schwanken und hinterher von großem Entsetzen gepackt werden würde. Doch dann hatte sich gezeigt, dass es überhaupt nicht schwer war. Sein Gewissen hatte geschwiegen und nun war alles vorüber. Am Abend im Hotelzimmer in Malmö stellte er sich als erstes unter die Dusche. Ihm war, als befreie er sich von dem Schmutz, der sich an ihm festgesetzt hatte. Hinterher öffnete er die letzte Flasche Cognac, die er noch im Rucksack hatte. Heute Abend brauchte er sich keine anderen Grenzen zu setzen, als dass er es am nächsten Tag zum Flugplatz schaffen musste. Auf der Fahrt zurück nach Zweeg versuchte ich, einen Entschluss zu fassen. Ich habe Giuseppe versprochen, mich nicht weiter in die Mordermittlung einzumischen. Bei ihm ist der Fall in guten Händen. Wenn ich gleich morgen früh nach Borås zurückfahre, habe ich immer noch 2 Wochen Zeit, irgendwohin in den Süden zu fliegen. Im Hotel ruhte ich eine Stunde aus und ging um 7 Uhr hinunter in den Speisesaal. An einem der Tische saß eine blonde Frau, allein. Sie stand auf, als sie mich sah. Ich möchte nicht stören. Aber ich habe am Telefon von Giuseppe Larsson erfahren, dass einer der früheren Arbeitskollegen meines Vaters auch hier im Hotel wohnt. Sie sind Herbert Mullins Tochter? Ja. Veronika Mullin. Sie war eine der schönsten Frauen, die ich je getroffen hatte. Bevor ich ihr noch einen Stuhl anbieten konnte, hatte ich sie mit den Augen ausgezogen und mir nackt vorgestellt. Stefan Lindmann, mein herzliches Beileid zum Tode Ihres Vaters. Danke. Wenn Sie lieber allein sein möchten, lasse ich Sie in Ruhe. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht was? Ich möchte überhaupt nicht allein vor meinem Echak-Steak sitzen. Dann setzen Sie sich zu mir. Danke. Es war ein Missverständnis. Ich nahm an, dass ich die Polizisten hier ins Weg treffen sollte. Aber die meinten Östersund. Ich fahre morgen hin. Woher kommen Sie? Aus Köln. Ich habe die Todesnachricht dort erhalten. Sie wohnen also in Deutschland? Nein, in Barcelona oder Boston. Es kommt drauf an. Aber jetzt war ich in Köln. Das Hotel lag unmittelbar neben dem großen Dom. Die Glocken begannen zu läuten, als das Telefon klingelte und ein Mann weit weg mir mitteilte, mein Vater sei ermordet worden. Ein sinnloser, unbegreiflicher Mord. Niemand kann irgendeinen Grund gehabt haben, meinen Vater zu ermorden. Er hatte keine Feinde. Er war nicht reich. Hatten Sie oft Kontakt zu ihm? Sehr selten. Ich arbeite als Beraterin für eine Computerfirma. Mit Kunden in der ganzen Welt. Ich bin ständig unterwegs. Ein paar Mal im Jahr habe ich ihm eine Ansichtskarte geschickt, vielleicht zu Weihnachten angerufen. Aber mir auch nicht. Das hört sich nicht so an, als hätten Sie sich besonders gut verstanden. Was für ein Verhältnis mein Vater und ich hatten, geht sonst wohl niemanden etwas an. Er wollte seine Ruhe haben, das habe ich respektiert. Und er respektierte, dass ich genauso bin. Ihr Vater hat einmal seinen Namen geändert, von Matzenherzen in Mulin. Das war 1951, ein paar Jahre vor Ihrer Geburt. Aber vielleicht wissen Sie trotzdem, warum er das getan hat. Nein, ich weiß es nicht. Warum? Ihr Vater ist ermordet worden. Da werden alle Fragen wichtig. Ich entschloss mich, noch einen Spaziergang durchs Weg zu machen und mir dabei das Haus anzuschauen, in dem Elsa Berggren wohnte. Es war windig geworden, die Straßen waren verlassen. Der Bahnhof lag dunkel und verschlossen. Es fuhren keine Züge mehr durchs Weg. Elsa Berggrens Haus war ein weißes Holzhaus in einem gepflegten Garten. Im Obergeschoss brannte Licht. Ich blieb stehen. Eine der Gardinen im Untergeschoss bewegte sich leicht. Da ist jemand, der die Straße beobachtet. Elsa Berggren? Wieso? Was verbindet sie mit Mulin? Er hat sie beauftragt, ein Haus für ihn zu suchen. Vielleicht ist er nachher ihr Dorn gezogen, um in ihrer Nähe zu sein. Als ich später im Hotel meine Zimmertür aufmachte, lag auf dem Fußboden ein Zettel. Bitte Giuseppe Larsson in Östersund anrufen. Dringend. Gratuliere, Stefan. Es ist dir gelungen, eine über 70-jährige Dame nervös zu machen. Was soll das heißen? Elsa Berggren hat angerufen, du hast vor ihrem Haus gestanden. Ja und? Die Leute hier oben sind es nicht gewohnt, dass jemand auf der Straße steht und starrt. Jedenfalls nicht abends. Ist es verboten, stehen zu bleiben und schöne Häuser anzuschauen? Ja. Ich habe Elsa Berggren erklärt, wer du bist. Es tut ihr leid und sie will dich zum Kaffee einladen. Das klingt komisch. Es ist nicht komischer, als da zu stehen und ihr Haus anzustarren. Also, geh morgen zu ihr und erzähl mir, ob sie dir was Interessantes gesagt hat. Elsa Berggren öffnete die Tür, noch bevor ich klingeln konnte. Ich dachte, es wäre ebenso gut, hereinzukommen, als dort unten auf der Straße zu stehen. Was hatte ich erwartet? Bestimmt nicht die elegante Dame mit schwarz gefärbten langen Haaren und stark geschminkten Augen, die vor mir stand. Bringen Sie einen Kaffee? Er ist fertig. Gerne. Sie führte mich in ein teuer und geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer. Frau Berggren, ich möchte Ihnen erklären, warum ich dort gestanden habe. Herbert Mulin war mein Kollege. Ich bin auch Polizist. Ja, das hat mir Larsson gesagt. Ich bin im Moment krankgeschrieben und habe Zeit. Deswegen bin ich hergefahren. Ein Mann steht da und starrt mein Haus an. Das hat mich unruhig gemacht, nachdem was Herbert passiert ist. Seitdem ist hier nichts mehr wie vorher. Ich habe gehört, dass Sie das Haus für Herbert Mulin gekauft haben. Er hat es nicht einmal vorher besichtigt. Er hatte mich darum gebeten. Ich versuche zu verstehen, was für ein Mensch Mulin war. Ich habe eingesehen, dass der Mann, mit dem ich zusammengearbeitet habe, nicht der war, für den ich ihn gehalten habe. In welcher Hinsicht meinen Sie das? Woher kannten Sie Herbert Mulin? Herberts erste Frau und ich waren Schulfreundinnen. Und so lernte ich auch Herbert kennen. Nach der Scheidung verlor ich den Kontakt zu ihr, aber nicht zu ihm. Tja, das war alles. Jetzt ist er tot. Und ich trauere um ihn. Ist Herbert Mulin hierher gezogen, weil Sie hier wohnten? Das ging nur ihn und mich etwas an. Und jetzt geht es nur noch mich an. Ja. Können Sie sich denken, wer ihn getötet hat? Ein alter Mann, der in Frieden leben will. Wer sollte ihn töten wollen? Es wundert mich, dass Herbert hierher gezogen ist. Warum wählt man einen so einsamen Ort zum Leben? Ach, hier ist es nicht einsam. Wenn man will, kann man eine ganze Menge erleben. Heute Abend gehe ich zum Beispiel in ein Konzert. Ein Organist aus Sundsvall spielt. In der Kirche. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ja? Ja. Als sie draußen war, musste ich mich zwischen der Balkontür und einem der Fenster entscheiden. Ich löste zwei Haken des Fensters und schob es so weit wie möglich auf, ohne dass der Spalt zu sehen war. Ich möchte Sie nicht länger stören, Frau Berglin. Vielen Dank für den Kaffee. Am Abend beobachtete ich, wie Elsa Berggren in der Kirche verschwand. Danach verschaffte ich mir zum zweiten Mal in diesen Tagen Zutritt zu einem fremden Haus. Elsa Berggren hatte nicht entdeckt, dass ich den Fensterhaken gelöst hatte. Wonach suche ich überhaupt? Vielleicht nach einem Zeichen dafür, dass mein Gefühl richtig war, dass Elsa Berggren nicht die Wahrheit gesagt hat. Zuerst nahm ich mir das Obergeschoss vor, Elsa Berggrens Schlafzimmer. Sie schlief in einem breiten Doppelbett. Gerade wollte ich ins Erdgeschoss zurückkehren, als ich, einer Eingebung folgend, die Doppeltür des Kleiderschranks öffnete. Da hing etwas, hinter den Kleidern, tief im Schrank. Eine Uniform. Eine deutsche Militäruniform. Auf einem Regal lag eine Uniformmütze. Ich sah den Totenkopf. In Elsa Berggrens Schrank hing eine SS-Uniform. Ich überlegte, ob ich Giuseppe Larsson noch am selben Abend anrufen und über mein Eindringen in Elsa Berggrens Haus informieren sollte. Nein, über sowas spricht man nicht am Telefon. Besser, wir setzen uns gegenüber. Ich fahre morgen zu ihm nach Öresund. Und von da weiter nach Hause. Einen Besuch hatte ich mir noch vorgenommen, bevor ich Zweig verlassen würde. Herr Andersson? Herr Andersson? Die Tür war unverschlossen. Ich trat in die Küche. Eine leere Kaffeetasse stand auf dem Tisch. Daneben ein Programm des Sinfonieorchesters Helsingborg. Herr Andersson, sind Sie da? Ich ging ins Wohnzimmer, wo auf dem Sofa eine Geige lag, dann in den oberen Stock hinauf, ohne eine Spur von Abraham Andersson zu finden. Herr Andersson! Etwas stimmt hier nicht. Es muss was passiert sein. Der Hund. Ich machte den Hund von der Kette los, nahm ihn an die Leine und er zerrte mich sofort heftig in Richtung Wald hinter dem Haus. Plötzlich bog er vom Pfad in ein niedriges Gestrüpp ab, blieb stehen und starrte angespannt auf ein paar große Felsblöcke, die von einem dichten Tannengehölz fast verborgen waren. Etwas Weißes leuchtete zwischen den Bäumen. Abraham Andersson war nackt an einen Baum gefesselt. Sein Brustkorb war mit Blut bedeckt. Die Augen waren offen und starrten mich an. Aber sein Blick war genauso tot wie Abraham Andersson selbst. Die nächsten Stunden kamen mir vor wie ein einziger Albtraum. Giuseppe Larsson hatte mich nicht gefragt, wieso ich es war, der Abraham Andersson gefunden hatte. Er war die ganze Zeit pausenlos im Einsatz, ließ Straßensperren auf allen größeren Zufahrtsstraßen errichten, die routinemäßigen Polizeiarbeiten durchführen, sprach mit Andersons Frau am Telefon. Ich konnte mich nur wundern, mit welcher Leichtigkeit er zu Werke ging. Jetzt hatte man Abraham Andersons Leiche zur gerichtsmedizinischen Untersuchung abtransportiert. Zwei weitere Autos mit zusätzlicher Ausrüstung für die Spurensicherung waren eingetroffen und Giuseppe und ich saßen allein in der Küche. Auch Anderson ist hingerichtet worden. Die Ähnlichkeit mit dem Mord an Mulin ist nicht zu übersehen. Jedenfalls ist auch das hier wieder alles andere als ein gewöhnlicher kleiner Scheißmord. Was ist in diesen Wäldern eigentlich los? Mir gefällt das nicht. Wir sind sowas hier oben nicht gewohnt. Zwei derart brutale Morde innerhalb von einer Woche. Ich verstehe das nicht. Und wir wissen noch nicht einmal, ob es sich um mehr als einen Täter handelt. Ist das hier das Ende? Ja, oder kommt noch mehr? Du siehst übrigens miserabel aus, Stefan. Fahr ins Hotel und gönn dir ein paar Stunden Schlaf. Willst du tatsächlich heute noch nach Burus? Vielleicht bleibe ich noch einen Tag. Gut. Ich komme später im Hotel bei dir vorbei. Dann reden wir, ja? Ich fuhr los. Aber schon nach wenigen Kilometern übermannte mich die Müdigkeit. Ich bog in einen Waldweg ein und ließ die Rückenlehne meines Sitzes herunter. Als ich aufwachte, war ich von weißen Wänden umgeben. Es hatte zu schneien begonnen und der Schnee bedeckte schon die Fenster. Ist das der Tod? Ein weißer Raum, in den ein schwaches Licht sickert. Ich schaute auf die Uhr. 3:15. Ich hatte über 2 Stunden geschlafen. Ich würde nach Sveg fahren und darauf warten, dass Giuseppe von sich hören ließ. Hab ihm noch nicht von meinem Besuch bei Elsa Berggren erzählt. Von der Nazi-Uniform in ihrem Kleiderschrank. Bei der Abzweigung zu Herbert Mulins Haus bremste ich plötzlich so heftig, dass der Wagen auf dem nassen Schotter ins Schleudern geriet. Ein letzter kurzer Besuch. Das ist alles. Das Haus sah anders aus, jetzt wo der Boden weiß war. Mein Blick fiel auf den Schuppen. Als ich den Tatort zum ersten Mal besucht hatte, hatte ich nur kurz hineingeschaut. Ein betonierter Raum. An einer der Wände war Holz gestapelt. Ein Regal mit Werkzeug und ein Blechschrank. Peinlich ordentlich. Nichts, was nicht ins Bild passt. Kein Detail, das die Aufmerksamkeit auf sich zog und anfing, eine unerwartete Geschichte zu erzählen. Die Dachziegel. Das Muster stimmt nicht. Hier hatte Herbert Mulins Akkuratesse ausgesetzt. Ich begann, die Ziegel zur Seite zu räumen, einen nach dem anderen, bis der Boden freilag. Eine Metallplatte. Ich steckte ein Werkzeug in den Spalt zwischen Fußboden und Platte und versuchte, sie mit aller Kraft hochzustemmen. In dem Loch im Fußboden lag ein Paket, eingeschlagen in einen alten schwarzen Regenmantel. Darin ein schwarzes Notizbuch und ein Umschlag mit 2 Fotos, beide schwarz-weiß. Ich hab's geahnt. Seit meinem Besuch bei Elsa Berggren habe ich es geahnt. Das erste Foto zeigte 4 junge Männer, die sich an den Schultern umfasst hielten und direkt in die Kamera lachten. Einer von ihnen war Herbert Mulin, der damals noch Matzenherr 10 geheißen hatte. Das zweite zeigte Mulin allein. Er stand neben einem Motorrad mit Seitenwagen und hielt eine Waffe in der Hand. Auch auf diesem Bild lachte er in die Kamera. Und noch etwas war auf beiden Fotos gleich. Mulins Kleidung. Eine SS-Uniform. Die Gedanken trieben leichter, seit Aaron Silberstein den Cognac im Blut hatte. Was geschehen war, fing schon an zur Erinnerung zu werden. Jetzt sehnte er sich danach, in seine Werkstatt zurückzukommen. Natürlich gab es Maria und die Kinder, die mittlerweile erwachsen waren und die er liebte. Trotzdem war die Werkstatt, in der er alte Möbel restaurierte, der eigentliche Mittelpunkt seines Lebens. Sein Blick fiel zufällig auf den Fernsehschirm. Eine Frau las die Nachrichten und plötzlich erschien Herbert Molins Gesicht. Einen kurzen Augenblick dachte er, gleich werde sein eigenes Gesicht ebenfalls auf dem Bildschirm erscheinen. Aber es war nicht sein Gesicht, sondern das eines anderen alten Mannes. Dieser war ebenfalls ermordet worden. Und man nahm an, dass es derselbe Täter war. Aaron versuchte nachzudenken. Derselbe Täter? Es stimmte nicht. Er hatte Herbert Mohling getötet, aber nicht den anderen Mann. Wer hatte den getötet und warum? Er konnte das Land nicht verlassen, bevor er es nicht wusste. Sonst würden ihn der Gedanke und die Unruhe für den Rest seines Lebens verfolgen. Dann wäre es, als hätte Herbert Mohling das letzte Wort gehabt. Herbert Mohlings Tagebuch umfasste die Jahre 1941 bis 1945. Er war also seit seiner Jugend organisierter Nazi. Hat als Schwede für Hitler gekämpft und war Mitglied der Waffen-SS. Ja. Vermutlich ist das die Erklärung, warum er seinen Namen geändert hat. Er wollte seine Spuren verwischen. Man sprach nach dem Krieg lieber nicht laut darüber, wenn man zu Hitlers Gefolgschaft gehört hatte. Giuseppe und ich hatten gemeinsam im Hotel gegessen. Bis auf einen älteren Mann waren wir allein im Speisesaal. Ich hatte ihm von meinem Besuch bei Elsa Berggren berichtet und meinen Einbruch in ihr Haus während des Konzerts gebeichtet. Dann hatte ich ihm Herbert Mohlings Tagebuch und die Fotos übergeben. August Madsen, Herr 10, verwandelt sich also nach dem Krieg in Herbert Mohling. Giuseppe nahm einen Stift und kritzelte auf die Rückseite der Rechnung. Ich kann besser denken, wenn ich schreibe. Herbert Mohling. Du hast von seiner Angst gesprochen. Vermutlich die Angst davor, von seiner Nazi-Vergangenheit eingeholt zu werden. Die Frage ist, ob Abraham Anderson eine ähnliche Vergangenheit hatte. Abraham Anderson. Vielleicht finden wir etwas in seinem Haus. So, und dann ist da noch Elsa Berggren. Sie hebt eine deutsche SS-Uniform auf. Elsa Berggren. Er verband die drei Namen mit Pfeilen, kritzelte ein Hakenkreuz daneben und ein Fragezeichen. Sie werden wir uns morgen als erstes vorknüpfen. Die Uniform hat meinem Vater gehört. Er hat also im Zweiten Weltkrieg auf der Seite von Hitler gekämpft. Ja, wie viele andere Schweden. Er war Mitglied des Freiwilligenkorps Svenska Kompaniet. Er hat 2 Tapferkeitsmedaillen verliehen bekommen. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, dass Herbert Mohling ebenfalls einmal Nazi gewesen ist und als Freiwilliger in der Waffen-SS gedient hat. Wenn er nicht einmal gewesen ist, Herbert war bei seinem Tod noch genauso überzeugter Nationalsozialist wie in seiner Jugend. Mein Vater und er haben Seite an Seite gekämpft. Auch wenn mein Vater viel älter war, sind sie ihr ganzes Leben hindurch gute Freunde gewesen. Und Sie selbst? Über seine politischen Ansichten braucht man keine Auskunft zu geben. Wenn es um die Mitgliedschaft in einer Gruppe geht, die mit Verbrechen wie Volksverhetzung zu tun hat, dann schon. Ich bin in keiner Gruppe Mitglied. Welche sollte das auch sein, dieser mit rasierten Köpfen auf der Straße herumlaufende Abschaum, der den Hitlergruß in den Dreck zieht? Lassen Sie mich die Frage anders stellen. Haben Sie die gleiche politische Auffassung, wie Herbert Mohling sie gehabt hat? Ja, natürlich habe ich das. Ich bin in einer rassebewussten Familie aufgewachsen. Ebenso wie Herbert. Sein Vater war Rittmeister. Mein Vater war 1933 Gründungsmitglied der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei in Schweden. Ja, meine Eltern sahen, was los war. Der Judenimport, der Verfall, die moralische Auflösung. Die Bedrohung durch den Bolschewismus. Nichts hat sich geändert. Heutzutage wird Schweden durch die unkontrollierte Einwanderung von innen heraus zerfressen. Allein der Gedanke, dass auf schwedischem Boden Moscheen entstehen, bereitet mir Übelkeit. Schweden ist eine Gesellschaft, die verrottet. Und niemand tut etwas dagegen. Das sind alles andere als angenehme Ansichten, die Sie hier kundtun, Frau Berggren. Ich stehe für jedes Wort ein. Schweden ist eine Gesellschaft, die kaum noch existiert. Man kann denjenigen gegenüber, die das haben geschehen lassen, nichts anderes als Hass empfinden. Es war also kein Zufall, dass Herbert Mohling nach Sve gezogen ist. Natürlich nicht. In den schweren Zeiten, die herrschen, haben wir die wir die alten Ideale am Leben erhalten, die Pflicht, einander zu helfen. Also gibt es doch eine Organisation. Nein. Aber wir wissen, wer die richtigen Freunde sind. Sie halten es geheim. Abraham Anderson ist erschossen worden. Ach. Ja. Es hat den Anschein, als sei es eine Art Hinrichtung gewesen. Gehört er auch zu Ihrer Gruppe, die keine Gruppe ist? Nein. Herbert hat manchmal mit ihm geredet. Aber er hat nie über Politik diskutiert. Er war sehr vorsichtig. Er hatte wenig wirkliche Freunde. Haben Sie eine Ahnung, wer Abraham Anderson getötet haben könnte? Ich kannte ihn nicht. Können Sie mir sagen, wer Herbert Mulin am nächsten gestanden hat? Ja, ich nehme an, ich. Und seine Tochter natürlich. Frau Berken, haben Sie Herbert Mulin einmal von jemandem namens Wetterstedt reden hören? Elsa Berggren erstarrte. Es war ihr offensichtlich äußerst unangenehm, dass dieser Name fiel. Wetterstedt? Ja. Ja, ich glaube, Herbert hat manchmal von einer Person dieses Namens in Kalmar gesprochen. Ein Porträtmaler. Herbert ist ja in Kalmar geboren und aufgewachsen. Wissen Sie, ob er noch lebt? Nein, das weiß ich nicht. Er müsste jetzt hoch in den 80ern sein. Eine letzte Frage noch. Haben Sie manchmal mit Herbert Mulin getanzt, wenn Sie ihn besuchten? Allerdings, ja. Das habe ich. Tango? Nicht nur. Aber oft. Ach, die alten Gesellschaftstänze sind heutzutage im Verschwinden begriffen. Wie tanzt man denn heute? Wie die Affen. Herbert tanzte sehr gut. Er hat einmal davon geträumt, Tänzer zu werden. Aber er tat seine Pflicht, als die Fahnen ihn riefen. Hat er häufig vom Krieg gesprochen? Nein. Aber mein Vater hat es getan. Einmal hatten sie eine Woche gleichzeitig frei, da sind sie nach Berlin gefahren. Mein Vater hat erzählt, dass Herbert jeden Abend ausgehen und tanzen wollte. Aaron Silberstein lag auf einem Felsvorsprung, von dem aus er einen guten Blick auf Abraham Andersons Haus hatte. Er richtete sein Fernglas auf den Hof, der unter ihm lag. Drei Streifenwagen, zwei Kastenwagen und drei Privatautos. Ein Hund von der gleichen Rasse wie der, den er bei Herbert Mulin hatte töten müssen, stand an einer Kette gebunden, die zwischen dem Haus und einem Baum verlief. Ich bin wahnsinnig, dachte er. Er hätte jetzt in Buenos Aires sein sollen, nicht in dieser schwedischen Einöde. Wäre nur der verdammte Fernseher nicht angeschaltet gewesen, der ihm das Gesicht eines toten alten Mannes gezeigt hatte. Dann hätte er nicht erleben müssen, wie seine Pläne allesamt über den Haufen geworfen wurden. Am Morgen hatte er einen Flug zurück nach Östersund genommen, einen Mietwagen geschartert, ein Zelt und alle Utensilien, die er brauchte, noch einmal gekauft. Es ist, als würde sich der Albtraum wiederholen, dachte er. Jetzt war Aaron auf der Anhöhe in der Nähe von Abraham Andersons Haus. Er konnte nicht sagen, was er zu entdecken hoffte, aber er wusste, dass er sich in unmittelbarer Nähe des Geschehens befinden musste, wenn er überhaupt eine Antwort auf die Frage finden wollte, wer hat Abraham Anderson getötet? War er indirekt dafür verantwortlich, weil er Herbert Mulin getötet hatte? Nach dem Besuch bei Elsa Berggren gingen wir zusammen zum Hotel zurück. Eine entsetzliche Person. Es gibt bestimmt mehr Menschen, als man glaubt, die ihre Auffassungen teilen. Wie kamst du auf die Frage nach diesem Wetterstedt? Mulin schreibt in seinem Tagebuch über ihn. Er war der Leutnant, der mit der Anwerbung der Freiwilligen für die deutsche Wehrmacht zu tun hatte. Er muss großen Einfluss auf ihn gehabt haben. Du fährst jetzt? Ja. Wie geht's dir? Ich hatte eine schlimme Nacht. Aber jetzt geht's wieder. Du bist mir eine große Hilfe gewesen, Stefan. Ich frage mich natürlich, wie es bei dir weitergeht. Willst du, dass ich von mir hören lasse und dir erzähle, was ich hier tut? Besser, wenn ich mich melde. Ich weiß nicht, wie es mir geht, wenn die Behandlung beginnt. Giuseppe stieg am Hotel in sein Auto und als ich ihn davonfahren sah, kam es mir plötzlich vor, als würde ich allein gelassen. Ich habe gehört, Sie wollen abreisen. Wer sagt das? Das Mädchen an der Rezeption. Heißt das, Sie haben nach mir gefragt? Ja. Ich möchte selbstverständlich wissen, wie es mit der Ermittlung aussieht. Ich entschloss mich, direkt zur Sache zu kommen. Wissen Sie, dass Ihr Vater Nazi war? Ich konnte nicht sehen, ob die Frage Sie überraschte. Was meinen Sie damit? Kann man damit so viel Verschiedenes meinen? In seinem Tagebuch habe ich von einem jungen Mann aus Kalmar gelesen, der 1942 über die Grenze nach Norwegen gegangen ist, um sich als Freiwilliger bei der deutschen Wehrmacht zu melden. Er hat bis zum Ende des Krieges im Frühjahr 1945 für Hitler gekämpft. Dann ist er nach Schweden zurückgekehrt, er hat seinen Namen geändert, geheiratet, ein Kind bekommen, sich scheiden lassen. Aber die ganze Zeit ist er ein überzeugter Nazi geblieben, bis zu seinem letzten Atemzug. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß es von einer Frau hier in Zweig, die ihren Vater gut kannte. Eine Frau hier in Zweig? Sie heißt Elsa Berggren. Sie hat ihrem Vater das Haus vermittelt. Sie teilte seine politischen Ansichten, wenn man nationalsozialistische Ansichten als politisch bezeichnen kann. Wie sollte man sie sonst bezeichnen? Als kriminell. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen, sonst wird es zu spät. Kurz nach Mitternacht hielt ich bei einem Imbissstand in Mora, der gerade geschlossen wurde. Nachdem ich gegessen hatte, war ich zu müde, um weiterzufahren. Ich rollte mich auf dem Rücksitz zusammen. Als ich wach wurde, war es 9. Hinter Örebro entschloss ich mich ganz plötzlich, nach Kalmar zu fahren, wo Herbert Mulin unter dem Namen Madsen Herzen geboren worden war, wo alles angefangen hatte. Die ganze Familie hat Hitler und den Nationalsozialismus verherrlicht. Vielleicht würde ich in Kalmar auch einen Mann namens Wetterstedt finden, den ehemaligen Leutnant und späteren Porträtmaler, der Herbert Mulin gekannt hatte. Verrückt. Dabei will ich eigentlich nur nach Bordeaux. Aber ich wusste, dass ich nicht loslassen konnte. Die Rückkehr des Tanzlehrers von Henning Mankell. Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt. Bearbeitung Valerie Stiegele. Erster Teil: Blutiger Tango. Die Rollen und ihre Darsteller: Stefan Lindmann, Christian Berkel, Giuseppe Larsson, Andreas Fröhlich, Aaron Silberstein, Dietrich Holländerbäumer, Veronika Mulin, Lena Stolze, Herbert Mulin, Rolf Schult, Abraham Andersson, Matthias Ponnier, Elsa Berggren, Rosemarie Fendel. Technische Realisation Ilse Siewecke und Gabriele Neugroda. Musik Jochen Schäfter. Regieassistenz Matthias Kapohl. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.